HR2 Kultur. Archivschätze. Willkommen zu den Archivschätzen. Mein Name ist Christiane Kreiner. Sie hören in der nächsten Stunde den zweiten Teil der Sendung Jüdische Mitarbeiter im Frankfurter Sender. Hans Flesch, Magda Spiegel, Ernst Krenneck, Paul Hindemith, Walter Benjamin. Sie waren Wissenschaftler, Komponisten, Sängerinnen, Schauspielerinnen und Regisseure. Sie arbeiteten in den 1920er Jahren für das neue Medium Radio. In einem großen Rückblick erzählt diese Sendung aus dem Jahr 1993 in drei Teilen die Geschichte der jüdischen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der damals sogenannten Südwestdeutschen Rundfunk AG, später Radio Frankfurt. Heute mit Gesprächen mit dem Historiker Dieter Rebentisch und der Literaturwissenschaftlerin Sabine Schiller-Lerck. Moderiert von Ruth Fühner. Redaktion hatte Hans Sarkovic und Michael Krone. Weiter geht es jetzt mit der Radioarbeit von Walter Benjamin. Ruth Fühner. Welche Herausforderungen, aber auch welche bisher im wahrsten Sinne unerhörten Möglichkeiten das junge Medium Rundfunk bot, erkundete exemplarisch Walter Benjamin in seiner Radioarbeit. Lange Zeit wurde ihre Bedeutung in seinem Denken und für sein Leben unterschätzt. Vielleicht, weil er, der so viel lieber wissenschaftlich gearbeitet hätte, über die journalistische Brotarbeit gern klagte. Dabei hat er von 1927 bis 1933 viel, im Jahr 1930 sogar fast ausschließlich für den Rundfunk gearbeitet. Die Verbindung kam über einen Freund aus Jugendtagen, über Ernst Schön, zustande. Vor dieser Sendung habe ich mich mit der Spezialistin für Benjamins Arbeit für den Rundfunk unterhalten, mit Sabine Schiller-Lerck. Von ihr wollte ich wissen, in welcher lebensgeschichtlichen Situation Benjamin sich befand, als er begann, für Schön zu arbeiten. Lange war fast unbekannt, dass Walter Benjamin von 1927 an bis 1933 für den Rundfunk gearbeitet hat. Im Jahr 1930 tat er das sogar fast ausschließlich, obwohl er, weil er so viel lieber wissenschaftlich gearbeitet hätte, immer wieder über diese Art von journalistischer Brotarbeit geseufzt hat. Frau Schiller-Lerck, wie kam er denn dazu und in welcher lebensgeschichtlichen Situation hat Benjamin angefangen, für den Rundfunk zu arbeiten? Benjamin hat lange Zeit geplant, nach Israel zu gehen und stand in einem regen Briefkontakt mit seinem Freund Scholem und hat ihn aber über die Jahre immer wieder vertröstet. Und ein Grund war sicherlich auch die zunehmenden Möglichkeiten, für den Rundfunk zu arbeiten und auf diese Weise sich ein Auskommen zu sichern. Und deshalb auch immer dieser Vergleich mit der Brotarbeit, die immer ein bisschen abgewertet wurde seiner übrigen Arbeit. Aber man darf nicht vergessen, dass Benjamin eben eine ganz bestimmte publizistische Strategie auch verfolgt hat und alles veröffentlichen wollte. Und da kam ihm ein so neues Medium eben auch ganz gut zu Pass. Benjamin hat also hier in Frankfurt gearbeitet und für die Berliner Funkstunde, dort vor allem im Programm für Kinder und Jugendliche. Hier in Frankfurt war sein Spektrum ja wesentlich breiter. Wie groß war das Feld und was waren da seine Themen? Man muss wissen, dass Benjamin das gesamte Spartenprogramm des Weimarer Rundfunks abgedeckt hat in seiner Rundfunkarbeit. Von der Jugendfunkarbeit über die Hörspiele, über die Literaturkritik, über die Vortragssendungen, die damals noch sehr viel ausgiebiger im Programm vorhanden waren, und auch über die Gesprächssendungen. Er hat aber, und das ist das Interessante dann an seiner Rundfunkarbeit und zeigt auch, dass er sehr kreativ eben an diesem neuen Medium mitgearbeitet hat, eigene und neue Formen entwickelt. Etwa die Hörmodelle, eine Form von modellhaftem Hörspiel, aber eben ein Modell, das auf eine Hörerbeteiligung hinauslief. Man hatte anschließend Experten ins Studio geladen und diskutierte dann über dieses Problem, was zuvor modellhaft vorgeführt wurde. Sie haben gesagt, Benjamin hat sämtliche Sparten des Weimarer Rundfunks bedient. Wie ist er denn mit den einzelnen Themen formal umgegangen? Also bei der Idee der Hörerbeteiligung und bei der Idee auch wirklich hörernah zu arbeiten, und zielgruppenorientiert zu arbeiten, hat er vor allen Dingen Themen aufgenommen, die aus dem Publikum selber kamen. Und er hat dann, ist dann umgegangen mit Montageelementen. Das heißt, er hat nicht eine Geschichte in einem einzelnen Handlungsablauf geschildert, sondern hat immer wieder unterbrochen, wie das eben Brecht auch beim epischen Theater gemacht hat, die Technik, die neue Technik mit eingebracht. Wir machen es heute mit sogenannten O-Tönen, dass wir immer Originaltöne dazwischen schneiden. So hat Benjamin einzelne andere Formen dazwischen gesetzt, etwa eine Pressemitteilung, einen Augenzeugenbericht oder eine Tagebucheintragung, eine Briefstelle und das immer wieder neu einmontiert in die gesamte Rahmenhandlung. Das heißt, er hat etwa bei einem, zum Beispiel das Erdbeben von Lissabon genommen hat, hat er nicht einfach gesagt, wie viele Tote da und wie viele Häuser zusammenstürzen. Und das hat er auch selber dann während des Erzählens reflektiert. Das würde nämlich langweilig sein, sagte er dann. Sondern er hat gesagt, warum das alles so passiert. Er hat die sozialen Zusammenhänge aufgezeigt und das Thema immer in einen großen und größeren gesellschaftlichen und menschlichen Zusammenhang gestellt. Was ist denn in der rundfunktheoretischen Diskussion von heute übrig geblieben von dem, was Benjamin damals formuliert hat? Wenig. Die Hörerbeteiligung ist heute eine Programmform und eine Sendeform, mit der wir so selbstverständlich umgehen. In den 20er und 30er Jahren war das etwas ganz Neues. Wenn Sie sich vorstellen, dass er ein Funkspiel erfunden hatte, in dem er nur mit Stichworten umging und die Hörer praktisch das Programm machten. Das waren dann Sendeformen, die weitergeführt wurden im Kinderprogramm etwa. Geschichten ohne Ende gab es dann in Frankfurt. Oder aber er hat in einem Kinderhörspiel nur Geräuschszenen vorgespielt und die Kinder mussten raten, was sich dort abgespielt haben und ihre Fantasie einbringen. Und noch ein anderer Punkt. Er hatte einen ganz bestimmten Vorstellung von Aktualität. Das war nicht die journalistische Tagesaktualität, mit der wir heute umgehen, sondern es war eine soziale Aktualität. Das, was wir heute so gerne unter dem Begriff Betroffenheit zusammenfassen. 1930 hat der Südwestdeutsche Rundfunk einen Themenschwerpunkt gehabt, Jugend in Not. Und Walter Benjamin hat für diesen Themenschwerpunkt einen Vortrag im Programm gehabt, Karussell der Berufe, indem er wiederum die Jugendlichen aufforderte, sich einzubringen mit ihren Erfahrungen, mit ihren Beobachtungen in ihrem Alltagsleben. Und die wollte er dann wiederum in einer nächsten Sendung verwenden. Ein weiteres Feld, mit dem oder auf dem hier in Frankfurt beim Rundfunk experimentiert wurde damals, war der Jazz. Bernhard Seckles, von dem wir vorhin schon gesprochen haben, hat am Hochschen Konservatorium den Jazz eingeführt und es gab dann auch Einspielungen hier im Südwestfunk, obwohl einer der Musikweisen hier, nämlich der auch schon erwähnte Theodor Adorno, ja ein ausgesprochener Gegner dieser Musik gewesen ist. Aber da, Herr Martini, hat er sich ja wohl wenigstens einmal mit dem konservativen Frankfurter Publikumsgeschmack getroffen, denn denen war der Jazz ja auch nicht so recht. Ja, auch darüber weiß ich eigentlich wenig. Ich weiß eben halt nur, dass die Jazzklasse, die Bernhard Seckles am Hochschen Konservatorium eingerichtet hat, sich eines großen Zuspruchs erfreute und dass dieses Ensemble, das sich da gründete, das war ein regelrechtes großes Orchester, mehrfach im Hessischen Rundfunk in Erscheinung trat. Und dann gibt es noch eine Sache zu bemerken, nämlich der Bruder von Paul Hindemith, Rudolf Hindemith, Cellist, war dem Jazz so ergeben, dass er dem Ammer-Quartett, in dem er als Cellist tätig war, irgendwann mal den Rücken gekehrt hat, weil ihm das Spielen in einer Band mehr Spaß gemacht hat. Wir hören jetzt eins der Stücke von damals, nämlich den Foxtrot Oh My. Eine Komponistenangabe gibt es dazu nicht, warum weiß ich nicht. Aufgeführt wurde das Stück jedenfalls im Dezember 1931 vom Jazzorchester des Konservatoriums Dr. Hoch unter der Leitung von Matthias Seiber. Musik Ziemlich schnell hatten die Politiker der Weimarer Republik erkannt, welche hervorragenden Möglichkeiten der Rundfunk bot, Einfluss zu nehmen auf das Wahlvolk. Und so wurden ihre Übergriffe auf das Massenmedium immer massiver. Dem Volk aber blieb zum Schluss zum Wählen nicht mehr viel übrig. Ansgar Diller beschreibt den Griff der Exekutive nach dem Deutschen Rundfunk, der natürlich auch den Frankfurter Sender nicht unberührt ließ. Mittwoch, 15. Juni 1932. Im Berliner Funkhaus ergreift Wilhelm Freiherr von Geil, Reichsinnenminister im rechtsgerichteten sogenannten Kabinett der Barone des Kanzlers Franz von Papen, das Wort. Seine Rede müssen alle Rundfunkstationen im Deutschen Reich übertragen, so auch die Südwestdeutsche Rundfunk AG in Frankfurt. Die neue Reichsregierung legt Wert darauf, ihre Absichten und Handlungen dem deutschen Volke durch Benutzung der neuzeitlichen Einrichtung des Rundfunks unmittelbar mitzuteilen. Wir fühlen uns verpflichtet, uns auch an die Millionen deutscher Menschen zu wenden, die den Rundfunk in allen Teilen unseres Vaterlandes hören. Aus diesem Grunde werden wir in Zwischenräumen zu allen sprechen, die uns hören wollen. Soweit es die Umstände erlauben, werden nacheinander die Reichsminister persönlich zu Worte kommen. Es braucht niemand zu fürchten, dass wir alle Tage reden und unseren Mitbürgern die Abendruhe verderben wollen. Wir werden nur dann sprechen, wenn wir etwas Neues und für alle Wichtiges zu sagen haben. Die entgegen der Ankündigung doch fast tägliche Stunde der Reichsregierung war der Höhepunkt einer Entwicklung, die 1929 begonnen hatte. Ungeniert griff seit Ende der 20er Jahre die Exekutive zur Propagierung ihrer Politik immer stärker auf den Rundfunk zurück. Die rechtlichen Rahmenbedingungen, 1926 als Kompromiss zwischen dem Reich und den Ländern verabschiedet, befugten die Regierungen zu sogenannten Auflagesendungen. Als Auflagesendung kam die soeben im Ausschnitt zu hörende Rede des Reichsinnenministers in das Rundfunkprogramm. Sie galt als amtliche Mitteilung, die nach den Richtlinien für den Rundfunk unverzüglich, unverkürzt, unverändert und unentgeltlich, wie es hieß, verbreitet werden musste. Die Richtlinien sahen außerdem Überwachungsausschüsse mit einem Vertreter des Reiches und Beauftragten der Länder Preußen, Hessen und bis 1928 auch Bayern für den Frankfurter Rundfunk vor. Von ihnen waren die politischen Programme, etwa Vorträge von Politikern oder Verbandsrepräsentanten, aber auch die Ansprachen von Geistlichen in religiösen Morgenfeiern zu zensieren. Das Gremium leitete der Vorsteher des Frankfurter Finanzamtes West, Georg Weber. Als zweites Kontrollorgan war ein Kulturbeirat berufen worden, dem die Beratung der Sendegesellschaft in literarischen und musikalischen Fragen oblag. An der Spitze des Beirats stand Städel-Direktor Fritz Wichert. Die Nachrichten mussten von einer vom Reich benannten Stelle, dem drahtlosen Dienst, mit einem vom Reichskabinett bestätigten Chefredakteur übernommen werden. Regierungen, Rundfunkmitarbeiter und Öffentlichkeit gewöhnten sich schnell an den Rundfunk als Manövriermasse des Staates. Daran, dass er sich im Griff der Exekutive befand. Unter dem Vorwand, Neutralität und Überparteilichkeit des Rundfunks sichern zu wollen, kam es ständig zu Ministerialerlassen, die in ihrer Willkür kaum zu übertreffen waren. So durften Vertreter von Parteien in einem Jahr während des Wahlkampfs im Rundfunk zu Wort kommen, im nächsten Jahr hingegen wieder nicht. Ausgeschlossen vom Rundfunkmikrofon blieben aber auf jeden Fall Politiker des linksradikalen und bis 1932 auch des rechtsradikalen parteipolitischen Spektrums. Auch Sendungen religiösen und weltanschaulichen Charakters waren vor der Willkür des obersten Rundfunkzensors im Berliner Reichsinnenministerium nicht gefeit. Mal wurden Übertragungen der Feiern zum 1. Mai erlaubt, mal wurden sie verboten. Jugendweihen der Freidenkerverbände durften zwar ausgestrahlt werden, jedoch nicht an Sonntagen, da an diesen Tagen Sendezeit nur den allein anerkannten Religionsgesellschaften zur Verfügung stehe, wie aus der Reichshauptstadt verlautete. Auflagesendungen der Regierungen des Reiches und der Länder waren bis Ende der 20er Jahre in den Rundfunkprogrammen nur selten zu hören gewesen. Das änderte sich grundlegend, als die innenpolitischen Auseinandersetzungen heftiger wurden, die Nationalsozialisten immer mehr Zulauf erhielten, die Wirtschafts- und Finanzkrise des Staates bedrohliche Ausmaße annahm. 1929 begann sich die Reichsregierung des Rundfunks als Instrument zur unmittelbaren Propagierung ihrer Politik zu besinnen. Sie setzte es gegen die Agitation zum Volksbegehren ein, mit dem die Rechtsparteien das Inkrafttreten des Young-Plans zur Regelung des Reparationsproblems verhindern wollten. Minister des Reiches, Regierungschefs und Kabinettsmitglieder der größeren Länder ließen sich in die Rundfunkkampagne einspannen und kamen regelmäßig in Auflagesendungen zu Wort. Außerdem mussten Rundfunkansager bei Bedarf regierungsamtliche Verlautbarungen verlesen, um Angriffe gegen die Reichsregierung zurückzuweisen und falsche Behauptungen richtigzustellen. Nach dieser in den Augen der Regierenden erfolgreichen Generalprobe, das Volksbegehren scheiterte, betrachtete die Exekutive den Rundfunk als Allzweckwaffe zur Abwehr jedweder Widrigkeiten. Vor allem die Regierung des Reichskanzlers Heinrich Brüning, der 1930 etwa zeitgleich mit dem Höhepunkt der Weltwirtschaftskrise und den ersten spektakulären Erfolgen der Nationalsozialisten bei einer Reichstagswahl an die Macht kam, kündigte eine politische Offensive im Rundfunkprogramm an. Sehr daran gewöhnt, dem Staat dienstbar zu sein, gingen die Rundfunkmitarbeiter den Regierenden dabei beflissen zur Hand. So empfahl der Intendant der Berliner Funkstunde, Hans Flesch, der in gleicher Stellung bis 1929 in Frankfurt gewirkt hatte, die Propaganda-Offensive für Staat und Regierung in ein populäres Programmumfeld zu verpacken. Wegen der bedingungslosen Bereitschaft des Rundfunks, mit der Reichsregierung zusammenzuarbeiten, wie der Reichsinnenminister zufrieden feststellte, brauchte der große Knüppel Auflagenachrichten kaum geschwungen zu werden. Deswegen blieben Pläne zur Verstärkung des Reichseinflusses im Rundfunk vorerst noch in den Schubladen. Reichskanzler und Reichsminister erhielten besonders im Sommer 1931, als sich die finanz- und wirtschaftspolitischen Ereignisse überschlugen, jederzeit problemlos Mikrofonzugang, um die Notverordnungen des Reichspräsidenten zu erläutern. Im Herbst 1931 erfuhren die Radiohörer in einer Konzertpause, die Bekanntgabe des Notverordnungstextes im Rundfunk ersetze die Verkündigung im Reichsgesetzblatt. Während noch die Juristen über die Zulässigkeit dieser Art von Veröffentlichung stritten, konstatierte ein nachdenklicher Publizist, solche Regierungseingriffe ins Rundfunkprogramm bedeuteten einen weiteren Schritt auf dem Wege zum konsequenten Ausbau des Staatsfunks. Es war nur eine Frage der Zeit bzw. des Regierungswechsels, bis der Staatsfunk in lupenreiner Form verwirklicht wurde. Die Regierung Papen, die sich gleich nach ihrer Bildung, wie in der Ansprache von Reichsinnenminister von Geil zu hören war, des Rundfunks für eine Stunde der Reichsregierung bemächtigte, setzte sofort eine Rundfunkreform in Gang. Doch entgegen den Erwartungen des Reichskabinetts, den Rundfunk ausschließlich unter Kuratel des Reiches stellen zu können, mussten auch den Ländern weiterhin Mitspracherechte eingeräumt werden. Nach dem Ausscheiden der privaten Anteilseigner, die eine angemessene Entschädigung erhielten, unter ihnen Hauptaktionär und Rundfunkmitgründer Karl Adolf Schleusner, teilten das Reich über die zentrale Reichsrundfunkgesellschaft mit 51% und die Länder mit 49% die Geschäftsanteile unter sich auf. An die Stelle der Aktiengesellschaften traten Rundfunkgesellschaften mit beschränkter Haftung, so in Frankfurt die Südwestdeutsche Rundfunk GmbH. Von den Ländern im Einvernehmen mit dem Reich berufene Staatskommissare übernahmen die Kontrolle des politischen Rundfunkprogramms. Preußen entsandte den Oberregierungsrat Hammacher vom Regierungspräsidium in Wiesbaden, wo er sich bisher mit der Bearbeitung von Polizeisachen zu befassen hatte, als Kommissar zum Rundfunk nach Frankfurt. Trotz autoritär inspirierter Rundfunkreform wurden immerhin noch pluralistisch zusammengesetzte, wenn auch machtlose Programmbeiräte berufen. Am Auflagerecht der Regierungen änderte sich nichts, es wurde noch öfter als in den Jahren zuvor in Anspruch genommen. So sprach Papen als Reichskanzler zwar kein einziges Mal im Reichstag, dafür aber mindestens ein Dutzend Mal im Rundfunk. Das Medium wurde für den Regierungschef zum Parlamentsersatz, ohne dass die Opposition in ihm ebenfalls Rederecht erhielt. Gegen die Rundfunkreform hatte der nationalsozialistische Propagandaleiter Josef Goebbels noch im Herbst 1932 heftig protestiert. Doch als am 30. Januar 1933 Adolf Hitler die Macht übertragen wurde, war im Radioprogramm sofort hörbar, dass die NSDAP damit auch die Macht im Rundfunk übernommen hatte. Als Auflagesendung des neuen nationalsozialistischen Reichsinnenministers musste der Fackelzug der SA, SS und Stahlhelm-Formationen vor der Reichskanzlei in Berlin übertragen werden. Auch Goebbels drängte sich vor das Mikrofon. Ich kann nur ein paar Worte sagen. Wir sind schon seit heute Morgen um 5 Uhr auf den Beinen und hundemüde. Was ich sagen will, ist, dass wir sind alle maßlos glücklich. Glücklich darüber, dass nun eine 14-jährige Arbeit durch Sieg und Erfolg gekrönt worden ist. Das war die Komposition Präludien zur Nacht, gespielt vom Frankfurter Funkorchester unter der Leitung von Hans Rosbaut im August 1930. Erich Ittor Kahn war der Komponist. Kahn war ja eine ganz wichtige Figur für das musikalische Innenleben des Frankfurter Senders, Herr Martini. Wer war Erich Ittor Kahn? Erich Ittor Kahn war ein begabter Pianist und Komponist, der schon mit jungen Jahren mit Kontakt mit dem Frankfurter Rundfunk aufnahm. Und zwar auch wieder ging dieser Kontakt über Ernst Schön. Er hat dann als Hauspianist gearbeitet und eigentlich alle entscheidenden und wichtigen Sendungen, die musikalisch betreut. Wie ist sein kompositorisches Wirken einzuschätzen? Mich hat das jetzt ein bisschen erinnert an Eisler-Kompositionen. Also es ist schon so auch die Sachlichkeit, die man daraus spürt, oder? Ja, ganz richtig. Also er hat studiert in Frankfurt und zwar ist Bernhard Seckles sein Lehrer gewesen. Aber er hat sehr schnell sich von der spätromantischen Tradition gelöst und hat sich der Zwölftontechnik Arnold Schönbergs zugewandt. Er hat aber Kontakt gehabt mit Ernst Krenek und er hat Kontakt gehabt mit Béla Bartók, Stravinsky und mit all denen. Und die Musiken, die wir jetzt gerade eben gehört haben, die sind ein Resultat deiner ersten Auseinandersetzung mit den vielen, vielen Einflüssen, denen er hier am Hessischen Rundfunk ausgesetzt war. Der immer entschlossenere Eingriff staatlicher Instanzen in die Rundfunkarbeit rief bei den Intellektuellen der Weimarer Republik geteiltes Echo hervor. Der Schriftsteller Arnold Zweig etwa, der nach seiner Rückkehr aus dem Exil im sozialistischen Deutschland seine Heimat sah, reagierte Ende der 20er Jahre überraschend, nämlich blauäugig bis autoritätsgläubig. Auf einer Kasseler Tagung der Reichsrundfunkgesellschaft und der Preußischen Akademie der Künste, Sektion für Dichtkunst, sagte er 1929, wir wenden uns nun nicht gegen jegliche Zensur. Wir wollen aber nicht, dass beliebige Leute ohne Kontrolle solche Zensur ausüben. Wir lassen uns gern beraten und wollen gerne mitarbeiten. Was wir aber nicht zulassen können, ist die unzuständige Einmischung einzelner Beamter oder Personen, die von ihrem subjektiven Empfinden her eine Sache für unmöglich oder unerlaubt halten. Durch die Personalisierung der Zensur verdeckte Zweig das grundsätzliche Problem. Dass Autoren irgendwelchen übergeordneten Stellen Rechenschaft abzulegen hätten, stellte er nicht in Frage. Ganz anders Bertolt Brecht. Er ging vielmehr davon aus, dass die Regierenden dem Volke Rechenschaft abzulegen hätten. Und dazu fand er, wie sein Freund Walter Benjamin, den Rundfunk ein ausgesprochen geeignetes Instrument. Zu den Verpflichtungen des Reichskanzlers, so Brecht, gehöre es, regelmäßig durch den Rundfunk die Nation von seiner Tätigkeit und der Berechtigung seiner Tätigkeit zu unterrichten. Der Rundfunk allerdings habe überdies hinaus die Einforderung von Berichten zu organisieren. Das heißt, die Berichte der Regierenden in Antworten auf die Fragen der Regierten zu verwandeln. Der Rundfunk muss den Austausch ermöglichen. Das war 1932. Leider sollte sich kurz darauf das Weimarer Rundfunksystem als nicht nur nicht stark genug für den politischen Austausch erweisen, es erlag vielmehr der staatlichen Gleichschaltungsbestrebung total. Ein schwacher Trost, dass Brecht seine Vorstellung vom Rundfunk als einem Kommunikationsapparat zur Belehrung zum Beispiel von Jugendlichen immerhin einmal realisieren konnte. Und zwar 1929 mit der Aufnahme seines Lehrstücks »Der Lindbergflug«. Wir hören daraus einen Ausschnitt. Vorstellung des Fliegers. Introduction of the American Airman, Mr. Charles Lindbergh. Présentation de l'aviateur Charles Lindbergh. Mein Name ist Charles Lindbergh. Ich bin 25 Jahre alt. Mein Großvater war Schwede. Ich bin Amerikaner. Meinen Apparat habe ich selber ausgesucht. Er fliegt 210 Kilometer in der Stunde. Sein Name ist Geist von St. Louis. Die drei Flugzeugwerke in San Diego haben ihn gebaut in 60 Tagen. Ich war dabei 60 Tage. 60 Tage habe ich in meine Karten mein Flug eingezeichnet. Ich fliege allein. Statt eines Mannes nehme ich mir Benzin mit. Ich fliege allein in einem Apparat ohne Rad. Ich fliege mit dem besten Kompass. Drei Tage habe ich gewartet auf das Wetter. Aber die Berichte der Wetterwarten sind nicht gut und werden schlechter. Nebel über den Küsten und Sturm über dem Meer. Aber jetzt warte ich nicht länger. Jetzt keine Die Musik dieser Fassung des Lindbergh-Flugs stammte von Kurt Weill. Die Theorie, die dem Stück zugrunde lag, war nicht nur Brechts Credo, sondern auch des künstlerischen Leiters im Südwestfunk, Ernst Schön. Mit solchen Experimenten, die darauf abzielten, ein Gleichgewicht zwischen Radiomachern und Radioempfängern herzustellen, war es nach dem 30. Januar 1933 vorbei. Nun war die Richtung der Kommunikation klar und eindeutig, von oben nach unten. Welcher neue Wind durch Deutschlands Funkhäuser wehte, erfahren Sie von Rolf Bickel. Im Sommer 1933, als die Phase der nationalsozialistischen Machteroberung abgeschlossen war, hatten auf den Intendantenstühlen der deutschen Sender stramme Nationalsozialisten Platz genommen. Eine ihrer ersten Amtshandlungen, abgesehen von den sogenannten personellen Säuberungen, bestand in der Formulierung der neuen Aufgabe, die den Funkhäusern vom Regime zugedacht war. Der neue Reichssender Köln zum Beispiel formulierte sie so: Hauptaufgabe des deutschen Rundfunks ist es ja, den deutschen Menschen in Empfangsbereitschaft zu halten, für die Stunden, da der Führer vor das Volk hintritt, um zu ihm zu sprechen. Diese millionenfache unsichtbare Telefonverbindung zum Herzen des Volkes betriebstüchtig und leistungsfähig zu halten, damit im Ernstfall auch wirklich alle den Führer hören, das ist unsere größte Sorge. Um diese Aufgabe zu erfüllen, brauchen wir ein Programm, das auch wirklich alle Volksgenossen anspricht und in Spannung hält. Ein Programm, das wie die Worte eines großen Redners alle in seinen Bann zwingt und seien es auch im Einzelfalle nur ein paar Brocken, die der Einzelne beglückt auf sich bezieht. Wer auch immer diese Zeilen formuliert hat, er beherrschte das ABC nationalsozialistischer Propaganda. Und man kann annehmen, dass er es in einem der unzähligen Rednerkurse lernte, die die NSDAP organisierte. Grundlage dieser Schulungskurse war Hitlers Schrift »Mein Kampf«. Darin waren die Grundsätze nationalsozialistischer Propaganda aufgestellt. Die Macht, die die großen historischen Lawinen religiöser und politischer Art ins Rollen brachten, war seit urewig nur die Zauberkraft des gesprochenen Wortes. Die Propaganda dient ausschließlich der Erzwingung des sklavischen Gehorsams. Alle Genialität der Aufmachung der Propaganda wird zu keinem Erfolge führen, wenn nicht ein fundamentaler Grundsatz immer gleich scharf berücksichtigt wird. Sie hat sich auf wenig zu beschränken und dies ewig zu wiederholen. Das Wenige, auf das sich die nationalsozialistische Propaganda beschränkte, waren Ressentiments. Ein hasserfüllter Antisemitismus, der in den Juden das Unheil schlechthin erblickte, und ein wütender Antikommunismus, Hitlers Schrift »Mein Kampf«. Darin waren die Grundsätze nationalsozialistischer Propaganda aufgestellt. Die Macht, die die großen historischen Lawinen religiöser und politischer Art ins Rollen brachten, war seit urewig nur die Zauberkraft des gesprochenen Wortes. Die Propaganda dient ausschließlich der Erzwingung des sklavischen Gehorsams. Alle Genialität der Aufmachung der Propaganda wird zu keinem Erfolge führen, wenn nicht ein fundamentaler Grundsatz immer gleich scharf berücksichtigt wird. Sie hat sich auf wenig zu beschränken und dies ewig zu wiederholen. Das Wenige, auf das sich die nationalsozialistische Propaganda beschränkte, waren Ressentiments. Ein hasserfüllter Antisemitismus, der in den Juden das Unheil schlechthin erblickte, und ein wütender Antikommunismus, der im Marxismus eine tödliche Gefahr für die abendländische Kultur sah. Hinzu kam ein überschwänglicher Führerkult und die Verherrlichung des Deutschen an sich. Schon während der Weimarer Republik beherrschte eine gewalttätige und lautstarke Parolensprache die Parteiversammlungen und Kundgebungen der NSDAP. In dieser Kampfzeit, so hieß sie später, bildete sich bereits heraus, was nach der Machtergreifung am 30. Januar 1933 perfekt in Szene gesetzt wurde. Effektvolle Selbstdarstellung. Marschkolonnen in braunen Hemden mit Hakenkreuzfahnen und Standarten, das Horst-Wessel-Lied auf den Lippen, von dumpfen Paukenschlägen im Rhythmus gehalten. So boten sich in den Städten die örtlichen NSDAP-Mitglieder dem Betrachter dar. Doch all die Fanfarenzüge und Aufmärsche, Gedenkfeiern und Kameradschaftstreffen verfolgten nur ein Ziel, die Mobilisierung der breiten Masse, wie es im Jargon hieß. Diese sogenannten Propagandafeldzüge wurden geführt unter dem Schlagwort »Deutschland erwache«. Dahinter verbarg sich das eigentliche Ziel von Hitlers Politik, die Revision des Versailler Vertrags. Hitler war sich darüber im Klaren, dass diese Revision nur militärisch zu erreichen war. So stand hinter dem propagandistischen Konzept zur Mobilisierung der Massen von Anfang an der Wille zum Krieg. Nach der Machtergreifung wurde folglich die gesellschaftliche Umgestaltung nach militärischen Gesichtspunkten durchgeführt. Die Volksgemeinschaft sollte organisiert sein wie eine Armee. Vor allem von dem neuen Medium Rundfunk versprach sich Hitler dabei große Hilfe. Nachdem er am 28. Februar 1933 mit der Verordnung zum Schutze von Volk und Staat neben allen suspendierbaren Grundrechten auch das der Meinungs- und Pressefreiheit außer Kraft gesetzt hatte, stand dem Zugriff auf die Reichsrundfunkgesellschaft nichts mehr im Wege. Am 13. März übernahm der Gauleiter von Berlin und Reichspropagandaleiter der NSDAP, Josef Goebbels, das neu geschaffene Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda. Und am 16. März hatte dieser getreue Paladin Hitlers bereits die politische, personelle und programmliche Überwachung des Rundfunks in seinen Händen. Am 23. März ließ sich Hitler vom dezimierten Reichstag, 107 Abgeordnete von SPD und KPD saßen in Haft, durch ein Ermächtigungsgesetz seine totale Macht bestätigen. Und zwei Tage später, am 25. März, bestellte Goebbels die Intendanten und Direktoren der deutschen Rundfunkgesellschaften nach Berlin. Die versammelten Herren, keineswegs Nationalsozialisten, hatten sich anzuhören, was der neue Reichspropagandaminister mit dem Rundfunk vorhatte. Wir machen gar keinen Hehl daraus. Der Rundfunk gehört uns. Niemandem sonst. Und den Rundfunk werden wir in den Dienst unserer Idee stellen. Und keine andere Idee soll hier zu Worte kommen. Und wenn wir eine andere Idee zu Worte kommen lassen, dann höchstens darum, um den Unterschied zu unserer Idee. Wenn ich also sage, auch der Rundfunk hat seine Tendenz, dann will ich damit zum Ausdruck bringen, der Rundfunk hat sich der Zielsetzung, die sich die Regierung der nationalen Revolution gestellt hat, ein- und unterzuordnen. Die Weisungen dazu gibt die Regierung. Sie brauchen keine Angst zu haben, dass wir das kurzsichtig täten, denn es sind ja keine Banausen, die am 30. Januar die Macht erobert haben, sondern Männer, die ein ebenso großes Herz für die Kunst wie für die Kultur, wie für den Rundfunk, wie für das Theater haben, wie etwa für die Politik. Diese geistige Mobilmachung, die wir mit den Mitteln der öffentlichen Aufklärung betreiben wollen, ist eine der Hauptaufgaben des Rundfunks. Zu diesem Zweck ist auch das neue Ministerium gebildet worden. Das Ministerium hat die Aufgabe, in Deutschland eine geistige Mobilmachung zu vollziehen. Das ist also auf dem Gebiet des Geistes dasselbe, was das Wehrministerium auf dem Gebiet der Waffe ist. Deshalb wird dieses Ministerium auch Geld beanspruchen, wird auch Geld bekommen. Denn das sieht jetzt jedermann in der Regierung ein, dass die geistige Mobilmachung ebenso nötig, vielleicht noch nötiger ist, als die materielle Wehrhaftmachung des Volkes. Danach ging es sozusagen Schlag auf Schlag. Am 1. April wurde sämtlichen jüdischen Mitarbeitern das Betreten der Funkhäuser verboten. In den folgenden Wochen 10 der 11 Intendanten abgesetzt und Mitarbeiter bis zur untersten Ebene entlassen, darunter viele, die denunziert worden waren. Das Programm wurde auf Kurs gebracht und das hieß Übertragung von Reden. Reden zur nationalsozialistischen Machtergreifung in den einzelnen Ländern, zur Einführung von Reichsstatthaltern und Oberpräsidenten, zum Reichsparteitag und Gauparteitagen, zum Erntedankfest und Winterhilfswerk. Goebbels merkte sehr schnell, dass die tägliche Übertragung politischer Kundgebungen Langeweile bei den Hörern hervorrief. Er gab die Losung aus, dass der Hörer im völkischen Zeitalter seinen Rundfunk gern haben müsse und deshalb sei der Gedanke des Volkstums stärker zu pflegen. Bei dieser Kurskorrektur spielte wohl auch die Erkenntnis eine Rolle, dass viele der redenden Gauleiter nicht gerade geborene Rhetoren waren. Und es bestand die Gefahr, dass das dilettantische Geschwafel örtlicher Nazi-Prominenz auf die Führung zurückfiel. Wie demgegenüber das Propaganda-Instrument Rundfunk gehandhabt werden sollte, führte Goebbels am 10. November 1933 vor. Kurz vor 12 heulten überall im Reich die Fabriksirenen. Die Arbeit ruhte. Jetzt mussten in allen deutschen Betrieben die Radiogeräte eingeschaltet werden. Gemeinsam hörte man eine Übertragung aus der Werkshalle von Siemens in Berlin. Abklingender Maschinenlärm ertönte aus den Lautsprechern, kurz heulten noch einmal die Siemens-Sirenen auf und Goebbels führte ein. Dann sprach der Führer. Der Zwang zum sogenannten Gemeinschaftserlebnis, der den gesamten Alltag im Dritten Reich durchzog, machte auch vor dem Radiohören nicht Halt. Die Forderung, den Gemeinschaftsempfang fest zu etablieren, wurde aufgestellt. Der Betriebsrundfunk ist unentbehrlich für alle politischen Übertragungen. Wir wissen, dass auch der Führer bei politisch wichtigen Ereignissen während der Arbeitsstunden des Tages zu den schaffenden deutschen Menschen sprechen und sie an ihren Arbeitsplätzen erreichen will. Für diese Augenblicke heißt es, gerüstet zu sein. Der Rundfunkapparat im Betriebe ist daher eine selbstverständliche Forderung unserer Rundfunkpropaganda. So gelang es dem nationalsozialistischen Regime innerhalb weniger Jahre, die breite Masse des Volkes ideologisch zu unterwerfen und auf den Willen des Führers einzuschwören. Der Rundfunk war Hitlers Trommler, immer im Einsatz. Er organisierte die Begeisterung der Massen und hielt die Volksgemeinschaft in Atem mit der ständigen Übertragung großer Ereignisse und noch größerer Erfolge. Es gelang ihm, ein übersteigertes Revolutions- und Sendungsbewusstsein zu erzeugen, das schließlich in die Hysterie des totalen Kriegsgeschreis mündete. Den Stadthistoriker Dieter Rebentisch habe ich gefragt, auf welche Bereitschaft die sogenannte Machtergreifung in Frankfurt stieß. War die Stadt eine Nazi-Hochburg? Frankfurt war in der Hinsicht keine besonders herausragende NS-Hochburg. Die Nationalsozialisten trafen das Frankfurter Klima eigentlich nicht. Aber man muss schon sehen, dass sie einen beträchtlichen Stimmenanteil hinter sich gebracht hatten und auch immer mehr Zustimmung und Beifall unter der Bevölkerung fanden. Es ist ja ein noch näher zu beschreibendes, von der Wissenschaft auch noch näher zu untersuchendes Phänomen, worin eigentlich die Faszination des Nationalsozialismus für die Zeitgenossen bestanden hat. Und der Prozess der Machtergreifung setzte sich ja auch nach dem März 1933 dann in gewalttätigen Formen fort. Die Nazis haben dafür den Begriff der Gleichschaltung gebraucht. Alles wurde auf Linie und Kurs gebracht. Und irgendwann gehen die Gleichschaltungsmaßnahmen, die gewaltsamen Gleichschaltungsmaßnahmen so über in Selbstinszenierungen des Regimes, wie zum Beispiel am 23. September 1933, das ist ein besonderes Datum in Frankfurt, nämlich der erste Spatenstich zum Bau der Reichsautobahn. Da kam Hitler hierher, da kam Goebbels hierher und der Gauleiter inszenierte das mit 700 zusammengetrommelten Arbeitslosen, denen er höchstpersönlich die Schaufel in die Hand gab an der Börse. Dafür haben wir auch Bilddokumente, die das zeigen. Die Leute sollten das sehen. Der Gauleiter als Vertreter der NSDAP gibt den Leuten mit der Schaufel die Arbeit in die Hand und dann marschierte diese Kolonne durch die Stadt hinaus nach Niederrad, dort wo heute die Autobahnbrücke das Niederräder Ufer trifft, und da schwebte dann Hitler mit einem Flugzeug rein und es kam zu diesem symbolischen ersten Spatenstich. Das war dann auch eine Form von terroristischer Gleichschaltung, weil nämlich die Arbeiterbewegung, die in Frankfurt sehr stark war, wenn auch politisch aufgesplittert, auf diese Weise mit ihren ureigenen Mitteln marschierende Kolonnen von Arbeitern jetzt nicht mehr in der politischen Demonstration, sondern hingeführt zur Arbeit vom Gauleiter höchstpersönlich. Das ist eine Umkehrung des Terrors in politische Inszenierung des Regimes. Wie bald bekamen denn die jüdischen Mitbürger in Frankfurt zu spüren, woher der Wind jetzt wehte? Das ging sehr früh los. Schon vor den beiden Wahlen Anfang März machte sich die Propaganda gegen die jüdischen Mitbürger sehr deutlich bemerkbar. Außerdem gehörte der Frankfurter Gauleiter zu jenem Komitee, das den ersten großen Boykottaktion gegen jüdische Geschäfte am 1. April 1933 organisierte. Die Nationalsozialisten legten da Wert darauf, in Frankfurt dieses besonders scharf durchzuführen, denn sie hatten ja einen Spottnamen für die Stadt Frankfurt. Das war die Stadt der Juden und der Demokraten und im Nazi-Jargon hieß das sogar Neu-Jerusalem am fränkischen Jordan. Wir sagen das manchmal leicht hin und schmunzeln darüber, aber es ist schon eine sehr bösartige Formel, die auch gar nicht zutreffend ist. Hier sind die Demonstrationen und die Boykottaktionen gegen jüdische Geschäfte am 1. April 1933 ganz massiv durchgeführt worden. Man stellte also SA-Posten vor die Geschäfte. Da war es eigentlich den politisch wachen Leuten so, klar, wohin die Entwicklung gehen wird. Und im Laufe des Jahres gibt es dann Schritt für Schritt immer neue Ausgrenzungen von Berufsgruppen aus dem öffentlichen Leben. Denken Sie, die Juristen wurden, die Künstler wurden ausgeschaltet aus dem öffentlichen Leben und so weiter und so weiter. Ganz am Schluss die Geschäfte, die man so brauchte, um den Wirtschaftsbetrieb in Gang zu halten. Also Juristen, Ärzte brauchte man noch eine Zeit lang, aber nach und nach wurden dann die einzelnen Berufsgruppen ausgeschaltet, sodass man im Grunde genommen einen großen Teil der jüdischen Bevölkerung auf neuer Berufssuche oder der Suche nach neuen Erwerbsmöglichkeiten sah. Sehr viele begannen dann, sich zu überlegen, wohin sie emigrieren sollten. Die zionistisch beeinflusste Jugend ging gleich 33, wenn es möglich war, eine Einreisegenehmigung zu bekommen nach Palästina. Da sprachen ja die britischen Behörden mit, so einfach war das nicht. Man musste auch die Sprache lernen. Viele von den Frankfurter Juden sprachen nicht so Englisch, Arabisch auch nicht und Hebräisch auch nicht. Das war gar nicht ganz einfach. Und ein großer anderer Teil der Emigration, wenn er auch sozusagen jüdisch und politisch-sozialistisch vielleicht motiviert war. Der ging sofort über das Saargebiet nach Frankreich und nach England. Aber auch da waren die Aufnahmeländer nicht gerade sehr erfreut von den zuströmenden Menschen. Und sehr bald hatten die Leute, die Deutschland verlassen wollten, eher Schwierigkeiten, ein Aufnahmeland zu finden und weniger Schwierigkeiten, dass sie aus Deutschland raus durften. Herr Sänger, ich glaube, Sie waren damals 14 oder 15 Jahre, 14 Jahre alt. Sie gehören sicher trotzdem, trotz dieses jugendlichen Alters, zu den politisch wachen Leuten, von denen Dieter Rebentisch eben gesprochen hat. Wie haben Sie diese Umbruchszeit in Frankfurt erlebt? Ich habe es im Laufe der nächsten Wochen, seitdem Hitler die Macht übernommen hatte, sehr deutlich empfunden, wie nicht allein im Rundfunk insgesamt die Stimmung umschlug. Im Rundfunk, ich erinnere mich noch sehr genau, wurden plötzlich martialische Töne dominant. Die Hetze gegen die Juden war auch im Rundfunk ganz deutlich, besonders diese in hier im Südwestfunk, ja, diese gezielte Hetze gegen alles, was jüdisch nur bezeichnet werden konnte. Es war auch dieser militaristische Ton, das beispielsweise das immer wieder Deutschlandlied und das Hospice-Lied zu hören waren. Und was ich mich erinnern kann, ich kann nur nicht mehr sagen, wie genau und an welchem Zeitpunkt, dass auch dann man begann, zum Beispiel gegen den Jazz zu sprechen und dass er verdammt wurde, auch aus den Programmen des Rundfunks. Haben Sie denn damals gedacht, dass das daraus werden würde, was daraus wurde? Haben Sie sich damals schon bedroht gefühlt? Eigentlich nein. Kaum jemand konnte damals ahnen, weder Juden noch Christ, was sich aus diesem, was dort entstand, entwickeln würde. Die meisten von uns, selbst die politisch Interessierten und Aktiven, waren der Meinung, die haben sich bald abgewirtschaftet. Ja, er ist einer von vielen, die bald wieder abdanken würden. Wir glaubten, es ist eine Übergangszeit. Wir haben uns getäuscht. Jedoch die Politischen, diejenigen, die auch die Auslandssender hörten, diejenigen, die sich auch auf andere Weise als nur über den Rundfunk informierten, die haben doch sehr bald erkannt, dass eine Eskalation im Gange ist und Hitler sich weitaus stärker stabilisieren würde, als es die Deutschen allgemein, auch die Juden, ahnten. Welche Möglichkeiten der Reaktion, vielleicht auch des Widerstands oder überhaupt ja, der Reaktion haben Sie damals ins Auge gefasst? Vor allen Dingen haben sich die Juden in den linken Gruppen, das heißt die Juden, die zum größten Teil nicht der israelitischen Gemeinde angehörten, sondern die in politischen Parteien, in den linken politischen Parteien aktiv waren, schlossen sich zu Solidargemeinschaften zusammen, halfen Juden, die politisch verfolgt waren, Unterschlupf zu finden, ins Ausland zu gehen. Auch meine Mutter gehörte einem solchen Kreis an hier. Wir selbst dachten nicht an Emigrieren. Wir hätten auch gar nicht emigrieren können, denn zum Emigrieren gehörte damals erstmal eine entsprechende Summe Geld. Ja, mein Vater war Arbeiter, war schon viele, viele Jahre arbeitslos, seit 1928. Wir hätten auch gar nicht daran denken können, zu emigrieren. Unsere Hoffnung war, dass irgendwo sich ein politischer Widerstand in Deutschland bildet. Er bildete sich, aber er war weit viel zu schwach, um dem entgegenzutreten. Für solche Hoffnungen, Herr Horowitz, denke ich, waren Sie damals ja viel zu jung. Sie waren 1933 gerade mal vier Jahre alt. Trotzdem, gibt es so etwas so wie atmosphärische Reminiszenzen an damals? Oder wie schnell hat man in Ihrer Familie zum Beispiel begriffen, was da ablief? No. Ja, also in 33 war ich 4 und dann in 39, wie ich ausgewandert bin, war ich 10. Und es ist klar, dass das allmählich mehr gefährlich wurde. Das hat man schon gemerkt, obwohl ich so genau nicht verstanden habe, was alles da war. Aber ich erinnere mich noch ziemlich so im Alter von 8 zum Beispiel, hatte ich schon so die ganze erwachsene Welt als ziemlich verrückt verstanden. Nicht nur die Nazis, das war klar, was da los war, aber auch die anderen waren dann die Opfer und die dritte Dann gab es noch Leute, die einfach zugesehen haben und sonst gab es niemanden. So hat es als Kind für mich ausgesehen, nicht? Und da bin ich so allmählich dazu gekommen, dass ich als Kind das alles für mich selbst überlegen musste und das, was die Erwachsenen alle zu sagen haben, ja eigentlich, dass ich das nicht so glauben konnte. Inklusive von Ihrer eigenen Eltern? Ja. Mhm. Ja, und das war beim Radio dann auch so. Ja, so ungefähr war das für mich. Sagt Marc Horowitz, Rabbinerenkel, aufgewachsen in Frankfurt am Main. Sie hörten die Sendung »Im Grunde hasse ich Erinnerungen«. Jüdische Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Frankfurter Senders 1924 bis 1945. Sie basierte auf einer Veranstaltung, die im Jahr 1993 aufgezeichnet wurde. Ruth Fühner moderierte, Sie hörten den Schriftsteller Valentin Sänger, den Stadthistoriker Dieter Rebentisch und den Musiker Joachim Carlos Martini. Den dritten und letzten Teil dieser Sendereihe hören Sie am nächsten Samstag um 14 Uhr. Mein Name ist Christiane Kreiner und ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende. Musik.